Erster Elia aus Tisbe sagte zu König Ahab, dass es in den nächsten Jahren weder Tau noch Regen geben werde, außer wenn er es selbst ankündige. Zweiter nach dieser Ankündigung sprach der Herr zu Elia und gab ihm eine neue Anweisung für seinen weiteren Weg. Dritter, er sollte nach Osten gehen und sich am Bach Krit verstecken, der auf der östlichen Seite des Jordans fließt. Vierter, Gott versprach ihm, dass er aus dem Bach trinken könne und dass Raben den Auftrag erhalten hätten, ihn dort mit Essen zu versorgen. Fünfter, Elia gehorchte dem Befehl des Herrn sofort, indem er zum Bach Krit ging und dort für einige Zeit wohnte. Sechster, die Raben brachten ihm jeden Morgen und jeden Abend Brot und Fleisch, während er seinen Durst mit dem Wasser aus dem Bach stillte. Siebter, nach einiger Zeit vertrocknete der Bach jedoch völlig, weil es im ganzen Land wegen der angekündigten Dürre nicht mehr geregnet hatte. Achter, in dieser schwierigen Situation sprach der Herr erneut zu Elia und gab ihm einen weiteren Befehl für seine Reise. Neunter, er sollte nach Zapat reisen, das zu Sidon gehört, weil Gott dort einer Witwe befohlen hatte, für seinen Lebensunterhalt zu sorgen. Zehnter, als Elia am Stadttor von Zapat ankam, sah er eine Witwe beim Holzsammeln und bat sie höflich um ein wenig Wasser zum Trinken. Elfter, während sie wegging, um das Wasser zu holen, rief er ihr nach und bat sie, ihm auch ein kleines Stück Brot mitzubringen. Zwölfter, sie antwortete jedoch verzweifelt, dass sie nur noch eine Handvoll Mehl und etwas Öl besitze, woraus sie eine letzte Mahlzeit für sich und ihren Sohn bereiten wolle. 13. Elia beruhigte sie und sagte, sie solle zuerst für ihn ein kleines Brot backen, bevor sie etwas für sich und ihren Sohn zubereite. 14. Er versprach ihr im Namen Gottes, dass das Mehl und das Öl nicht leer werden würden, bis der Herr wieder Regen auf die Erde sende. 15. Die Frau vertraute seinen Worten und tat genau das, was Elia gesagt hatte, so dass sie alle für lange Zeit genug zu essen hatten. 16. Tatsächlich gingen das Mehl im Topf und das Öl im Krug niemals aus, genau wie der Herr es durch Elia vorhergesagt hatte. 17. Einige Zeit später wurde der Sohn der Witwe jedoch so schwer krank, dass sein Zustand sich verschlechterte und er schließlich aufhörte zu atmen. 18. Die Frau war voller Schmerz und fragte Elia, ob er gekommen sei, um sie an ihre Sünden zu erinnern und ihren Sohn zu bestrafen. 19. Elia nahm den Jungen aus ihren Armen, trug ihn in sein Zimmer im Obergeschoss und legte ihn dort vorsichtig auf sein eigenes Bett. 20. Dann betete er laut zum Herrn und fragte, warum er dieser Witwe, die ihn so gastfreundlich aufgenommen hatte, so ein großes Unglück zugefügt habe. 21. Er legte sich dreimal auf das Kind und flehte Gott an, dass das Leben in den Körper des Jungen zurückkehren möge. 22. Der Herr hörte auf das Gebet von Elia, so dass der Lebensatem in den Jungen zurückkehrte und er wieder lebendig wurde. 23. Elia brachte das Kind sofort hinunter zu seiner Mutter und sagte ihr voller Freude, dass ihr Sohn wieder lebe. 24. Da erkannte die Frau endgültig, dass Elia ein wahrer Mann Gottes war und dass die Botschaft des Herrn in seinem Mund die Wahrheit ist.